ganze Boy bei Außen, das find ich voll beknackt. Den Stress der immer nimmer, oh, ob heiter bleib ich nackt. Die Bui sei wie mein Klorner Hund, der Boy bei frisst und kackt. Jetzt sind keine Schuhe mehr, oh, keine Socken und so schmarrn. Ich brauch keine Unterhosen nicht. Sitzen heute find ich blöd auf lange Hosen, kurze Hosen, kannst mir auch einmal einen blosen. Und auf einen rosa Minirock hab ich sowieso keinen Bock. Oh, heiter zieh die nix mehr, oh, oh, heiter bleib ich nackt. Oi, oi, oi, oi, oi, außen, das find ich voll beknackt. Den Stress der immer nimmer, oh, oh, heiter bleib ich nackt. Die Wui sei wie mein Klorner Hund, der oi, weil frisst und kackt. Schiere Brühen in meinem Gesicht schaut scheiße aus, die mag ich nicht. Mit Gaumenstiefeln, voll aus Leder, kimmst du her, als würde er blädern. Brauch keine kleine Häkelmützen, die fliegt bei mir auch gleich in Pfützen. Und von den Käppis hab ich nur, bin doch kein blöder Rapperbuhr. Oh, Alter, zieh die Liste, oh, Alter, bleib ich nackt. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, außen sind die voll beknackt. Den Stress der immer nimmer, oh, ob heiter bleib ich nackt. Die Wui sei wie mein Klorner Hund, der Eumal frisst und kackt. Da geh her. Halt's Herz, Boy Waldi. Gehst her da. Disco find ich fürchterlich. Drum trag ich keine Stulpe nicht. Und ein Hämmer mit einem Sakko, das trag doch nur ein Spießerspacko. Und die ganzen Bademoden sind doch nur was für Idioten. Nein, ich bleib ein Marketei. Da fühl mich richtig frei. Oh, heiter zieh ich nix mehr hoch. Oh, heiter bleib ich nackt. Oi, oi, oi, oi, oi, außen find ich voll beknackt. Den Stress der immer nimmer, oh, ob heiter bleib ich nackt. Die Wui sei wie mein Klorner Hund, der oi, weil frisst und kackt. Oh, heiter zieh ich nix mehr, oh, ob heiter bleib ich nackt. Oi, oi, oi, oi, oi, außen find ich voll beknackt. Den Stress der immer nimmer, oh, ob heiter bleib ich nackt. Die Wui sei wie mein Klorner Hund, der oi, weil frisst und kackt. Ob heiter zieh die nix mehr, oh, ob heiter bleib ich nackt. Oi, wei, oi, oi, wei, außen, das find ich voll beknackt. Den Stress der immer nimmer, oh, ob heiter bleib ich nackt. Die Wui sei wie mein Klorner Hund, der oi, weil frisst und kackt. Ob heiter zieh die nix mehr, oh, ob heiter bleib ich nackt. Oi, wei, oi, wei, außen, das find ich voll beknackt. Den Stress der immer nimmer, oh, ob heiter bleib ich nackt. Die Wui sei wie mein Klorner Hund, der oi, weil frisst und kackt.